Ein kleines, gemütliches Vorstadtlokal, das hab ich da neulich entdeckt. Hotels haben kein Sand und Klavier, kein Pedal und Krachel, so heiß dort der Deck. Im Grand Hotel ist es mundiner, doch dort ist es tausendmal schöner. In einem kleinen Café in Hernal spielt Grammophon mit leisem Ton an Englisch Wahl. Dort genügen zwei Mokka allein, um ein paar Stunden so glücklich zu sein. In einem kleinen Café in Hanoi klopft manches Herzl hinauf bis zum Hals und geben zwei Verliebte sich dort Rendezvous. Drückt der Herr Ober ganz diskret ein Auge zu. Die Tassen, die sind dort aus dickem Porzellan, erfrecklich, so leicht sind sie nicht. Die Herzen dagegen sind sehr filigran und oft kommt es vor, dass eins bricht. An Zeitungen haben's keine Spesen, dort wird in den Augen gelesen. In einem kleinen Café in Hanoi spielt Grammophon mit leisem Ton an Englisch Waltz. Dort genügen zwei Mokka allein, um ein paar Stunden so glücklich zu sein. In einem kleinen Café in Hanoi klopft manches Herzl hinauf bis zum Hals und geben zwei Verliebte sich dort Rendezvous. Rückt der Herr Ober ganz diskret ein Auge zu. In einem kleinen Café in Hanoi klopft manches Herzl hinauf bis zum Hals und geben zwei Verliebte sich dort Rendezvous. Drückt der Herr Ober alle beide.